Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Der Libero von Jens Hagen, Regie Joachim Sonderhoff. Herein! Hallo! Hallo, Sie klappern ja immer noch auf dieser alten Schreibmaschine rum. Ja, Computer machen mich wahnsinnig. Wichtige Story? Ach, nicht sehr, muss ich aufpeppen. Hübsche Tochter aus weichem Hause ist verschwunden, Jurastudentin. Wahrscheinlich ist sie mit dem Reitlehrer durchgebrannt. Es lebe das Klischee, was? Ja, oder mit dem Liebhaber ihrer Mutter, einem arbeitslosen Stasi-Agenten. Da hätten Sie mal ein paar Sekunden Zeit für mich. Kein Problem, Lorbach. Wenn Sie den Kram da auf den Boden legen, können Sie sich setzen. Dankeschön, da ist es mir zu eng. So ein kleines Kinderzimmer gehabt, was? Sozusagen. Ziemlich lange nicht gesehen. Die Geschäfte der Unterwelt liefen also störungsfrei in letzter Zeit. Naja, ging so. Übrigens, ich hätte da was für Sie. Und was? Wüsste ich gern genaueres über Geschichte, Vorbesitzer etc. Also das Übliche, aber möglichst detailliert, ja? Versuchen Sie ihn doch am besten gleich morgens ans Telefon zu bekommen. Ach ja, ich darf nicht vergessen. Sagen Sie, dass wir besonders die beiden Expertisen sehr rasch benötigen. Drängen Sie ihn ein bisschen, ja, aber nicht zu sehr. Also, Sie wissen ja, wie man mit ihm umgehen muss. Ach ja, und... Ja. Avisieren Sie ihm einen Vorschuss, bitte, ja? In der üblichen Höhe. Das wird seinen Arbeitseifer beflügeln. Ja, ich denke, das wär's erstmal. Ich werde so gegen 15 Uhr hier sein. Eine Nachricht für Herrn Tienemans. Ich bin mit Ihrer Arbeit zufrieden. Setzen Sie also die Beobachtung fort. Äußerste Vorsicht bitte, ja? Berichte wie bisher, in besonderen Situationen täglich. Ach so, das Honorar für die nächsten 4 Wochen müsste bereits bei Ihnen eingetroffen sein. Danke. Gehen Sie nicht so auffällig langsam, sonst schöpft er vielleicht noch Verdacht und verschwindet wieder. Falls er überhaupt kommt. Eines sage ich Ihnen. Wenn das Arschloch mir in den Rücken fällt und Sie sind nicht frühzeitig hier, gibt's unglaublichen Stunk. Da glauben Sie ihn ernst. Ich okay umsonst rum und lass mir diese Story durch die Lappen gehen. Daniel, sie riskiert hier nicht ihren Hals für deine Story. Wenn's nach Vorschrift ginge, wirst du sowieso nicht hier. Ah ja, ja, ich weiß schon gut. Was ist denn das für ein Typ? Ein Reporter oder ein Spanner? Vielleicht ist der Unterschied nicht so groß. Vielleicht könnten Sie jetzt Ihre Streitereien beilegen und sich auf das konzentrieren, weswegen wir hier sind. Tanja, tut sich was? Jetzt neben der Parkecke entlang, so ungefähr 200 Meter von euch entfernt. Und halt, hinter mir sind Schritte. Könnt ihr irgendwas sehen? Hallo? Hallo? Alles in Ordnung, wir sehen ihn, Tanja. Wir haben alles im Griff. Bleib jetzt ganz ruhig, ja? Scheiße, Scheiße, Scheiße, wenn das daneben geht. Bereit halten. Ich höre ihn in meine Herkunft. Macht jetzt bloß keinen Fehler, bitte, sonst. Los, wir holen ihn uns. Nein, noch nicht, Moment. Er ist noch nicht nahe genug dran. Ich kann das nicht riskieren. Nach den Aussagen der Zeugin muss der Typ direkt aus der Hölle kommen. Mensch, er ist jetzt ganz nah dran. Tanja, jetzt nicht mehr sprechen. Los, wir schnappen ihn uns. Bleib hier, Jörg. Vergiss es. Er geht weiter. Er hat recht. Ein harmloser Passant. Oder er hat Lunte gerochen. Vielleicht hat er uns gehört. Mist. Alles umsonst. Okay, das war's. Wir blasen die Sache erstmal ab. Ach, du Scheiße, da ist er! Aufhören! Polizei, keine Bewegung, oder schieße! Du Scheiße, Bullen! Sind Sie verletzt, Tanja? Ist alles in Ordnung? Ja, nichts passiert. Du mieses Schwein! Ach, leck mich doch, du Nutte! So, das reicht jetzt! Ja? Warte mal, Bull. Mitkommen! Tolle Arbeit, Tanja. Du hast wirklich gut mitgearbeitet. Ein Scheißjob ist das. Aber auch ein recht lukrativer, wie ich annehme. Ja, für Sie vielleicht. Für Ihre Schlagzeile ist gesorgt. Ich will mein Bild nicht in der Zeitung sehen. Ja, das versteht sich von selbst. Dann ist ja alles geregelt. Also los, gehen wir. Aber ich meine, wir wollen ihn gemeinsam endlich... Ja, bei der nächsten guten Gelegenheit. Warum nicht jetzt? Der Junge hat seinen eigenen Kopf, der lässt sich nicht einfach von uns sagen, hör auf damit. Aber es ist gefährlich. Irgendwann wird jemand sich an ihm rächen. Keine Sorge, der Mann, den ich engagiert habe, versteht seinen Job. Bist du sicher, dass er im Notfall auch eingreifen wird? Ja. Und wenn Heinz ihn entdeckt? Wird er nicht. Und wenn doch, dann werden wir sehen. Können wir uns nicht sehen? Ich rufe wieder an. Tschüss. Eine Anmerkung für Tienemans. Der Bericht war in Ordnung, allerdings habe ich den Eindruck, Sie waren nicht nah genug am Geschehen dran. Gut, das war in diesem Fall wohl auch nicht anders möglich und auch nicht notwendig. Grundsätzlich hat aber unsere Vereinbarung zu gelten, möglichst nahe dranbleiben, ohne gesehen zu werden. Äußerst willkommen wären mir Vorschläge, wie der zu Beobachtende möglicherweise von seiner derzeitigen Tätigkeit erlöst werden könnte. Ich höre von Ihnen. Da, Krapp. Ist er schon da? Chef, ja. Nee, Lopa. Lieber Ohr, also nett, dass du grüßt. Der Chef ist drin. Im Zimmer. Oh. Tag, Jörg. Hallo. Also, er war noch nicht hier. Augenblick, Daniel, bin gleich fertig. Hat er denn angerufen? Wer? Heinz Lorbach. Hm. Ich fand eine Nachricht im Büro. Er will vorbeikommen oder sich melden. Er hat was für uns, glaube ich. Oh nein, nicht schon wieder. Ärger? Mit den Kollegen? Offiziell nicht. Offiziell sind sie alle hoch erfreut, dass dieser brutale Frauenhasser endlich gefasst ist. Aber? Den Alleingang von mir hat man natürlich nicht gern gesehen. Und dass du dabei gewesen bist, noch viel weniger. Müsste doch langsam bekannt sein, dass wir alte Freunde sind. Na eben. Zum Dank durfte ich gleich mehrere Berichte schreiben. Wobei es gar nicht einfach war, den Libero da rauszuhalten. Das ist aber notwendig. Sonst gibt es keine Informationen mehr von ihm. Ich mag das nicht, von diesen kleinen Ganoven abhängig zu sein. Lorbach ist kein Ganove. Aber er hilft der Unterwelt. Und der Polizei. Aber nur, wenn es dem organisierten Verbrechen nützt. Und das? Denrad? Lorbach hier. Ach, das ist ja... Wir haben gerade über Sie gesprochen. Ah, der Reporter ist also bei Ihnen. Wie kommen Sie darauf? Mit wem sollten Sie sonst über mich sprechen? Ja, darüber haben wir auch gerade gesprochen. Lassen Sie ihn mithören. Gut, nimm den Hörer da. So, er hört mit. Hallo, Zenk. Tja, Ihre Artikel waren nicht schlecht. Ein bisschen viel Lob für die Polizei, aber... Naja, insgesamt ganz in Ordnung. Und die Geschäfte der örtlichen Unterwelt laufen wieder gut? Weiß ich nicht so genau. Ach, kommen Sie, lieber Ruhe. Soll das ein Verhör werden? Nein. Dann steht der Rettung einiger Kunstschätze ja nicht mehr viel im Wege. Wie bitte? Sie wissen genau, was ich meine. Seitdem die beiden Cezanne hier aufgetaucht sind, muss bei Ihnen im Präsidium doch die Hölle los sein, oder? Und ob? Bei uns im Kommissariat nicht, aber... Sie meinen, Sie können uns einen Tipp geben, wo der Rest der Bilder zu finden ist? Nicht ganz, aber es ist etwas von einem Deal durchgesickert, der hier abläuft. Das ist erstmal die Sache der Kollegen von der Zollfahndung. Und der Kollegen aus Frankreich und Italien. Ach, das wissen Sie auch schon. Denen ist doch egal, wie Sie die geraubten Kunstschätze zurückkriegen. Seit wann kümmert sich das Milieu um Kunstdiebe? Naja, es sei denn ein paar Unberechenbare darunter. Amateure? Bei dem Umfang ihrer Aktivitäten bekommen. Ich muss das den Kollegen überlassen. Na gut, aber vielleicht überzeugt Sie das. Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass diese Leute auch Drogen angeschleppt haben. Das ist ja eine ganz neue Kombination. Kunstraub und Drogen. Woher weiß man also, das? Also ziemlich sicher ist, einer von denen bringt dieses Dreckszeug hier auf den Markt. Das Drogendezernat ist dafür zuständig. Ich kann da nichts machen. Der Typ hat mindestens 3 Tote auf dem Gewissen. Alleine in dieser Stadt. Wie wäre es, Herr Lorbach, wenn Sie uns auch Hinweise auf die anderen Großdealer geben würden? Ich weiß nur etwas über diesen einen. Hören Sie, Sie machen uns quasi zu Erfüllungsgehilfen der Unterwelt. Ich hasse Drogendealer. Ich weiß nur, wie man an diesen einen herankommen kann. Und zwar über diesen Kunstdeal. Also gut. Na, endlich. Schön. Dann kommen Sie in einer Stunde zur alten Maschinenfabrik. Der Stillgelegten am Rhein? Es ist unmöglich zu fassen. Der Deal soll auf dem Hof oder wahrscheinlich ja noch in der Halle stattfinden. Woher wissen Sie das? Seien Sie rechtzeitig da, bevor die anderen kommen, ja? Und bringen Sie keine Armee mit, kapiert? Ich bin auch dabei. Na klar, ohne Sie würde es ja gar nicht laufen. Danke fürs Vertrauen. Also bis gleich. Rapp! Ja, Chef? Ist Ihr Wagen in Ordnung? Ja, ich denke doch. Warum? Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Komm, komm. Ohne ihn hättet ihr einen Vergewaltiger nie gekriegt. Also, was ich nicht verstehe, Herr Zenkisch, wenn der Libero wirklich so klug ist, wie Sie sagen. Ich vermute sogar, er studiert. Oder hat studiert. Irgendwas mit Theater oder vielleicht Musik. Ja, dann verstehe ich noch viel weniger, warum ausgerechnet dieser Mann diese Funktion ausübt. Vielleicht ist er in Wirklichkeit ein ganz dicker Fisch. Bestimmt nicht. Ja, oder wird erpresst. Muss etwas abarbeiten. Auf Erpressung wird er anders reagieren. Er fühlt sich nicht gerne beengt, sagt er. Knasterfahrung? Glaube ich nicht. Das müsste bei uns auch eigentlich bekannt sein. Na komm, du weißt doch mehr über ihn, Daniel. Selbst wenn, der Informant wird nicht genannt. Das gilt auch für euch. Ich werde mich bemühen. Warum geht's denn hier nicht weiter? Kleiner Stau? Aber doch nicht um diese Zeit hier am Klotwigplatz. Ach du Scheiße. Keine Panik. Da helfen uns die Kollegen sicher gleich raus. Hoffentlich kommt Lohrbach nicht auf die Idee, ohne uns das Terrain zu sondieren. Ja, verdammt, ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen. Lange nicht gesehen. Kurt? Das nenne ich eine Überraschung. Du willst die Sache hier mit mir durchziehen? Hör mal, Kurt, ich... Das glaube ich ja nicht. Der brave Heinz Lohrbach, der nicht mal ein Stück Schokolade essen konnte, ohne es mit jemandem zu teilen. Du willst... Wenn ich gewusst hätte... Hat er dich vorgeschickt? Was soll der Schmus? Wo ist der Händler? Wenn ich gewusst hätte, dass du das bist, dann... Ja, was? Dann hättest du was? Die Finger davon gelassen? Geh besser. Nee. Nee. Wieso? Mir schwant was. Ich störe die besseren Kreise, wie? Ich würde es nicht drauf anlegen, Kurt. Dafür bin ich hier, Kompaniero. Der Verrückte, der sich gegen die ganze Innung stellt. Jawohl! Das schaffst du nicht, Kurt. Das ist Wahnsinn. Wie aufregend. Erstens, alter Freund, bin ich nicht ganz alleine hier. Zweitens... Habe ich in den letzten Jahren genügend Erfahrung gesammelt, im In- und Ausland sozusagen. Und drittens bin ich ganz bewusst hierhin zurückgekommen, um mir den Spaß zu machen, die ganze Mischpoke hier mal ein bisschen aufzumischen. Da übernimmst du dich, Kurt. Die Wiener Lottels haben es auch mal versucht. Und was ist bei rausgekommen? Nichts rein, gar nichts. So. Die Leute hier werden nicht zulassen, dass du ihre Geschäfte durcheinander bringst. Ich habe schon damit angefangen. Noch hast du eine Chance abzuhauen. Die hatte ich oft. Senor. Ich bin schon lange weg gewesen. Aber einiges habe ich doch gehört, seitdem ich wieder hier bin. Man erzählt von einem von ganz unten, der jetzt anders ist als die anderen. Der Geheimnisvolle, der seine Aufträge nur von ganz oben bekommt. Und nur saubere Aufträge. Du bist früher gekommen als verabredet. Allerdings. Du kannst also noch aufhören. Ach, der gute alte Heinz Lohrbach. Ehrlich und brav, studiert, gebildet. Du auch. Du bist der Libero. Einer, der die Leute verpfeift. Lass den Deal sausen, Kurt. Scheiß was drauf. Ich sage, es sei was schiefgelaufen. Du bist weg und die Sache ist erledigt, okay? Ich lass ein Riesengeschäft sausen und du hältst mir die Meute auf den Hals. Nein. Das ist dein Job, Chico. Ich habe nie jemanden verpfiffen, der... Der nicht verpfiffen werden sollte, ja, ja. Du weißt genau, dass man aus mir nichts herauskriegt. Von mir hat niemand erfahren, wer uns ins Heim geschickt hat, wer uns zur Schule geschickt hat und wer uns das Studium finanziert hat. Ja, dankbar bist du, ein treue Seele. Und ich würde ich erst recht nicht verraten, Gott. Was hast du bereits, du? Was? Du hast mir die einzige Frau genommen, die ich je geliebt habe. Nein. Wir haben die ganze Heimscheiße zusammen erlebt. Und dann hast du mir Claudia weggenommen. Das stimmt nicht. Und du weißt es ganz genau. Sie ist dir weggelaufen. Nein, das ist sie nicht. Du wirst niemanden mehr verpfeifen. Zurück. Komm ja nicht näher. Lassen Sie das Messer fallen. Fallen lassen! Herr Lauber, hören Sie mich? Ja. Können Sie mich hören? Ja. Ich bringe Sie hier weg. Sie brauchen einen Arzt. Okay. Können Sie aufstehen? Schneller, Rapp. Geht's nicht schneller? Neu? Mensch, ich komme in Teufelsküche. Doch nicht, wenn's klappt. Es geht schief. Ich spüre das. Es geht schief. Was ist passiert? Sind Sie verletzt? Jemand hat mir eins mit dem Knüppel verpasst. Oder mit dem Totschläger. Sie? Sie wagen sich noch hierher? Ich verstehe nicht. Sie verstehen sehr wohl. Sie stecken dahinter. Unsinn. Sie dachten, Sie könnten alles kriegen und mich aus dem Verkehr ziehen. Wie bitte? Sie haben mir den Libero auf den Hals gehetzt. Den wen? Was? Was ist hier vorgefallen? Vorgefallen? Der Libero hat gekriegt, was er verdient. Und Sie, Sie kommen mir auch nicht einfach davon. Hey. Hey, was soll denn das? Wo ist der Kerl, verdammt? Vielleicht sind wir doch schon zu spät. Ach, du liebster Göttin von Biberach. Da haben wir den Salat. Los! Seht da oben nach. Vorsichtig. Ach, du ahnst es nicht. Ich hab's geahnt. Na, hier, Chef. Ach du Scheiße. Tot? Ich fürchte ja. Aber das ist nicht Lohrbach. Der Typ, den wir festnehmen wollten, nehme ich an, ja? Ja, pass mit deinem Blitzlicht auf, verdammt, du blendest mich. Gib mir die Taschenlampe. Präziser Schuss ins Herz. Aus nächster Nähe vermutlich. Und hier, leuchtet's mal, am Kopf hat er wahrscheinlich einen Schlag abbekommen. Seine Jacke ist zerrissen. Es hat einen Kampf gegeben. Ein Messer. Ja, er hat ein Messer. Warum dann der Schlag von hinten? Warum, warum? Wir haben das Ding total vermasselt. Und jetzt? Und jetzt Verstärkung anfordern. Krankenwagen, Gerichtsmediziner, Spurensicherung. Das Übliche. Ich fahre zu Lohrbachs Wohnung. Ah, du weißt, wo er wohnt? Ja, ungefähr. Ich habe neulich da abgesetzt. Wir fahren zusammen. Rapp, kümmern Sie sich um die Verstärkung, ja? Ja, ja, schon recht. Bin so rasch wie möglich wieder hier. Komm, Rapp. So ein Biss. Der wackere Schwabe forcht sich nicht. Hier, sein Name. Augenblick, warte. Was willst du denn jetzt damit? Na, weißt du, was uns hinter der Tür erwartet? Nee. Und jetzt? Tja, ich denke, in diesem Fall besteht die Notwendigkeit, dass ich mir Zutritt zu der Wohnung verschaffe. Stopp. Nicht mit der Schulter. Es gibt auch sanftere Wege, in eine Wohnung zu gelangen. Auf diese Weise verschaffst du dir also Informationen. Nee. Aber funktioniert prima, wenn ich meine Schlüssel zu Hause habe liegen lassen. So. Jazz, neue Musik. Ganz hübsche Sammlung. Interessant, aber von Bücher. Viel über Theater, Musik, irgendeine Kunst, Geschichte, Gedichte, Romane, sag ich weiter. Enge Noten. Guck mal hier. Eine Querflöte. Hättest du dir das vorstellen können, wie Liebe und Flöte spielt? Warum nicht auch das? Ich traue eine ganze Menge zu. Mord? Nein. Dass er uns gelingt hat? Na, eigentlich auch nicht. Verdammt, wir müssen ihn finden, ganz schnell. Er wird schon wiederkommen. Lass ihn auf dem Schreibtisch, lässt er bestimmt nicht so einfach zurück. Was ist denn das? Wissenschaftliche Arbeit, nehme ich an. Musikwissenschaft. Sieht nach Doktorarbeit aus. Ich bin beeindruckt. Aber auch das hilft uns nicht weiter. Ja, und das? Schöne Frau, ne? Schon mal gesehen? Nee. Könnte etwas älter sein als er. Na und? Jedenfalls Pech bei den Frauen scheint er nicht zu haben. Ja, komisch. Ich hätte nicht gedacht, dass Lorbach der Typ ist, der sich das Foto einer Freundin auf den Schreibtisch stellt. Ich nehme mir mal die Küche vor. Jörg? Guck mal, das sieht hier interessant aus. Ja. Fotos? Ältere. Der Liebhaber hat also doch eine Vergangenheit. Ja. Oh, hübsch. Die auch, Junge. Scheint wirklich bei den Damen anzukommen. Zeig das mal. Eine Jungengruppe. Da, das ist Hans Lorbach, oder? Vor 15, 20 Jahren, schätze ich. Hier? Selben Jungen beim Essen. Steht was auf der Rückseite. Heimalltag mit Sauerkraut. Ach. War ich also mit meiner Frage nach Knasterfarben da? Deshalb seine Abneigung gegen jede Art von Enge. Zeig dir mal das Foto da. Das da ist Lorbach und der kommt mir auch bekannt vor. Der Tote. Mensch, das ist der Mann in der Fabrikhalle. Du könntest recht haben. Die beiden waren zusammen im Heim. Hier sind sie auch wieder. Nur die beiden. Hier auch. Drumherum. Die Namen. Heinz und Kurt. Gut. Ich glaube, wir kommen weiter. Ja. Gesetzt den Fall. Der Liebehof wusste nicht genau, wer der Mann ist, den er uns ausliefern sollte. Und dieser Kurt hat in den letzten Jahren seinen Namen geändert oder so. Jedenfalls, Lorbach kommt in die Halle, trifft dort seinen alten Heimkumpel. Nach den Fotos zu schließen, sind sie sogar Freunde gewesen. Dann? Entweder sieht sich dieser Kurt nun doppelt und dreifach verraten. Enttäuschte Freundschaft? Gut. Kampf. Ja, könnte sein. Oder Lorbach beschließt, den Mann nicht auszuliefern. Ja, was er genau genommen ja auch nicht getan hat. Ja, und dann? Ja, treffen der oder die anderen ein, mit denen dieser Kurt den Deal machen wollte. Es gibt Streit, es kommt zum Kampf. Vielleicht wegen dem Libero, weil jetzt die anderen sich schon gelegt fühlen. Ja, das könnte sein. Lorbachs Ex-Kumpel wird bei der Auseinandersetzung erschossen, nachdem er einen mit dem Messer verletzt hat. Und der Libero? Den werden wir dann möglicherweise mit Betonschuhen finden. Ja? Herr Zink? Ja. Ich soll Sie von Herrn Lorbach grüßen. Wo ist er? Was ist passiert? Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Ja, was heißt das? Genau das, was ich sagte. Wer sind Sie? Das tut nichts zur Sache. Wo kann ich Heinz Lorbach erreichen? Nirgendwo. Ja, aber er braucht vielleicht meine Hilfe. Er ist in einen Mordfall verwickelt. Mord? In einer alten Fabrikhalle ist jemand erschossen worden. Ich bin sicher, dass das nicht gewesen ist. Aber wo kann ich ihn finden? Vorsicht, Ruby, das Glas ist kaputt. Übrigens, die beiden da an Tischstrei, die möchten gern zahlen. Ich kümmere mich dann um die Leute drüben im Salon. Hallo? Hallo. Ach, Sie schon wieder. Haben Sie den Libero gesehen? Libero? Heute vielleicht, heute Abend. Wer soll das denn sein? Sie wissen genau, wen ich meine. Heinz Lorbach. Na, hören Sie mal. Sowas sagt man nicht zu einer Dame. Spielen Sie mit, der Chef mag's nicht, wenn das Personal ausgefragt wird. Ich spiel mit. Und wie sieht die Entschuldigung aus? Sekt? Champagner? Dann für uns beide. So gefallen Sie mir besser. Ruby, Hausmarke! Wo ist Lorbach? Ich muss wissen, wo er ist. Bitte nicht. Wenn Herbert nur den Namen hört, rastet er schon aus. Herbert? Ihr Chef? Nein, mein Mann. Herbert Malthus. Der ist auch hier. Der Chef sieht es nicht gern, aber manchmal... Eifersüchtig, der Herr Gemahl. Kommt drauf an. Manchmal geradezu krankhaft. Aber neulich als Lockvogel waren Sie doch auch mit Lorbach zusammen. Das war ja auch auf... Danke, Ruby. Befehl von oben. Flirten wir also ein bisschen? Und da hätte Ihr Herbert nichts dagegen. Das ist mein Job hier. Sowas wie eine Rolle im Theater. Prost. Daniel. Daniel. Prost, Tanja. Und was macht Ihr Mann, wenn er seine Frau nicht gerade bei der Arbeit stört? Der ist Dramaturg und Regisseur. Ah, jetzt verstehe ich die Sache mit der Rolle besser. Gar nichts verstehen Sie. Wir hatten ein kleines Theater. Herbert träumte davon, richtig großes Theater zu machen. Naja, das war dann nur so eine Art Varieté. Und was ist jetzt damit? Pleite. Seitdem ist er die meiste Zeit arbeitslos. Das heißt, er hat viel Zeit und braucht Geld. Worauf wollen Sie hinaus, Daniel? Weiß er von Ihnen und Lorbach. Woher wissen Sie das? Das war nicht schwer zu erraten, als ich Sie beide zusammen sah an diesem Abend. Naja, Herbert ahnt es vielleicht. Jedenfalls mag er Heinz nicht besonders. Der Libero ist in Gefahr. Vielleicht sogar verletzt. Was? Schwer? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Wo könnte er sein? Hat er vielleicht eine zweite Wohnung? Das weiß ich nicht. Natürlich wissen Sie es. Also gut, ich habe ihn mal beobachtet. Ich wollte ihn besuchen, einfach so unangemeldet. Aber er kam mit einer anderen Frau aus dem Haus und stieg mit der ins Auto. Und naja, ich bin denen hinterhergefahren. Kannten Sie die Frau? Nein, aber sie war sehr attraktiv. Ein bisschen älter vielleicht, aber... Ja. Wo sind die beiden gelandet? Am Stadtrand. Goldammer Weg. Nummer? Weiß ich nicht. Ein zweistöckiges Haus jedenfalls. Der Chef kommt auf uns zu. Mhm. Ganz schön schlimm, der Herr. Bist du nun Geschichten erzählen? So. Prost. Prost. Im Schreiben bin ich besser. Angeber. Und was haben Sie getan? Na, ich bin weggefahren. Was hätte ich denn sonst tun sollen, Ihrer Meinung nach? Goldammer weg. Ich kümmere mich drum. Daniel, sagen Sie mir Bescheid, was mit ihm ist? Ja. Wir trinken zu wenig. Prost! Sie sind netter, als ich dachte. Das habe ich noch nie gehört. Lügner. So kann das nicht mehr weitergehen. Jetzt beruhige dich erstmal. Beruhigen. Heinz ist überfallen worden, verletzt, mit einem Messer. Ist er schwer verletzt? Nicht so schwer, wie es zunächst ausgesehen hat. Aber was ist da überhaupt passiert? Das würde ich auch gerne wissen. Was sagt denn Heinz? Nichts, das ist es ja. Er sagt nichts. Dann kann er wohl nichts sagen. Und das nimmst du so einfach hin und dieser Thienemann sagt auch nichts. Das gehört zu seinem Job. Dann bring ihn zum Reden. Der Junge muss jedenfalls damit aufhören. Ja, sprich noch mal mit ihm darüber. Ich wünschte, du könntest das tun. Ja, ist gut. Bis bald. Blick mal. Ja, was gibt's? In wessen Auftrag sind Sie vorhin in dem Nachtclub gewesen? Wie bitte? Was haben Sie von Tanja gewollt? Geht Sie das was an? Ja, und ob? Ich bin nämlich Ihr Mann. Schön für Sie. Gute Nacht. Stopp! Sie haben ihr eine Nachricht überbracht von diesem Lohrbach. Quatsch. Was regt Sie eigentlich so auf? Haben Sie vielleicht auch Lohrbach schon verfolgt, so wie mich? Was soll das? Oder andere auf ihn angesetzt. Sie Schwein. Damit Sie meinen Denkzettel verpassen. Finger weg. Was wollen Sie mir anhängen? Loslassen. Hören Sie auf mit dem Theater. Theater? Theater? Das wird zu viel, Herr Walters. Noch lange nicht genug, du Mistkerl. Sind Sie wahnsinnig geworden? Aufhören! Hören Sie auf! So, wieder zur Vernunft gekommen? Lassen Sie Tanja in Ruhe. Schauen Sie ab, Mensch. Machen Sie wieder Theater. Therapie. Oder am besten beides. Tommy! Hochmann! Ja? Ist mit den Ohren nicht in Ordnung? Nur eine altersbedingte Hörschwäche. War ein Gedanke. Was gibt's denn hier? Etwas, das deine Zeit damals bei der Verhandlung betreffen könnte. Kommt dir der Junge bekannt vor? Oi, ja, ja. Und ob, das ist Kurt Kuhnke. Der hat doch schon als Jugendlicher fast jede Abteilung beschäftigt. Raub, gefährliche Körperverletzung, Bandendiebstahl, Hehlerei, diverse Milieujobs, fast die ganze Palette. Auch Drogengeschichten? Damals? Nee, nicht, dass ich wüsste. Vielleicht. Vor ein paar Jahren ist er dann plötzlich weg. Aha. Ja, soll sich im Ausland betätigt haben und auch gesessen. In USA, Mexiko, es gab da Anfragen von Interpol, FBI, aber was ist denn das Foto her? Aus der Wohnung meines vermutlich ehemaligen Freundes. Der hier. Nee, den kenne ich nicht. Kann ich mich nicht erinnern. Oder doch, warte mal. Vielleicht im Zusammenhang mit Kuhnke. Aber nichts Kriminelles. Ist Kuhnke wieder aufgetaucht? Als Leiche erschossen. Mhm. Wo? In der alten Maschinenfabrik, unten am Rhein. So. Tja, war ein kluger Junge. Sogar ein paar Semester an der Uni gewesen, aber irgendwie war er sich immer selbst im Weg. Inwiefern? Naja, Heimkomplexe, Minderwertigkeitsgefühle, was weiß ich. Wollte sich und den anderen immer was beweisen. Ist aber dann noch nicht mal im Milieu die große Nummer geworden, jedenfalls hier nicht. Und sagt dir das Foto was? Uiuiuiui. Nee, leider kenne ich die nicht. Hat was mit dem Fall Kuhnke zu tun? Entfernt, vielleicht. Gibt es noch Schriftliches über Kuhnke? Bestimmt. Ich sehe mal nach. Danke, Conny. Einen Moment, bitte. Ja? Ich muss Sie sprechen. Vorzustellen brauche ich mich ja wohl nicht. Nein. Wie haben Sie mich gefunden? Oh, das war nicht allzu schwer. Sowas gehört zu meinem Beruf. Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich mich freue, Sie persönlich kennenzulernen, Herr Thienemanns. Spaß macht es mir auch nicht. Also gut, Sie wissen jetzt, wer ich bin, wie ich aussehe und so weiter. Aber weshalb das Bedürfnis danach? Der Tote in der alten Fabrik. Ich verstehe nicht. Vielleicht doch. Als ich die Fabrikhalle verließ, war der Mann nicht tot. Ich hatte ihm nur einen Schlag versetzt, um Ihren Schützling zu retten. Wie geht es, Lohrbach? Mal angenommen, Sie waren der Nächste in der Halle. Ach, Unsinn. Sie sind nicht der seriöse Kunsthändler, den Sie spielen. Zumindest waren Sie es nicht immer. Und wenn in etwa zutrifft, was ich vermute, dann müssen Sie sich nicht nur vor der Polizei, sondern auch vor den Hintermännern des Erschossenen in Acht nehmen. Sie wollen mir etwas anhängen? Nein. Aber notfalls, nämlich dann, wenn die Polizei mich in die Mangel nimmt, werde ich mir überlegen müssen, was und wie viel ich denen auftische. Zum Beispiel über meinen Auftrag, über Sie und den Libero. Sie wollen mich erpressen? Nein, das ist nicht meine Tour. Aber ich lasse mich auch nicht gerne in etwas hineinziehen, was mich möglicherweise sogar in den Knast bringt. Herr Tienemanns, ich könnte Ihr Honorar... Das löst mein Problem. Das war knapp. Danke. Sie sind verletzt? Na, nur ein Kratzer, nicht der Rede wert. Ich nehme an, unsere Zusammenarbeit ist an dieser Stelle beendet. Ich kenne Sie nicht und Sie kennen mich nicht. Sie werden jetzt wohl rasch von hier verschwinden. Gewissermaßen, ja. Und Ihre Familie? Ist bereits in Sicherheit. Besser wieder ins Haus gehen. Ach, was? Wer sollte mich hier schon erkennen? Ich zum Beispiel. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Hey, Vorsicht, Vorsicht. Das Ding sagt einem ja 10.000 Volt in den Körper. Ja, eben, also. Lass mal, das ist Zenk, der Reporter. Ach so. Entschuldigen Sie. Kein Problem. Sie werden Ihre Gründe haben. Also hier verstecken Sie sich. Was? Verstecken? Nee, nee, das ist so eine Art Genesungsaufenthalt. Dieser Kuhnke hat Sie mit dem Messer verletzt. Ach ja, Sie geben ja nur Informationen über jemanden, wenn Sie dazu einen Auftrag bekommen. Vielleicht sollten Sie aber diesmal davon abgehen. Zum Beispiel, um Benrath zu erklären, dass Sie nicht derjenige sind, der den Mann in der alten Fabrik erschossen hat. Das wird sich auch so herausstellen. Und wer war es dann? Keine Ahnung. Wollen Sie einen Kaffee? Gerne, danke. Also was Frauen anbelangt, Lorbach, sind Sie ein unverschämter Glückspilz. Verzeihen Sie, dass ich das so unverblümt sage. Aber bitte, bitte. Schon als ich Ihr Foto auf seinem Schreibtisch sah, dachte ich, Donnerwetter. Sie haben also meine Wohnung durchsucht? Notgedrungen, ja. Zusammen mit Benrath. Darüber reden wir noch, ja? Aber um weiteren Missverständnissen vorzubeugen, darf ich Ihnen meine Mutter vorstellen. Auf den Arm nehmen kann ich mir auch selber. Ich bin wirklich seine Mutter. Günther. Angela Günther. Sie haben also Ihre Eltern gefunden? Meine Mutter. Nur seine Mutter. Und auch das hat lang genug gedauert. Pass auf, das ist ein Berufsvoyeur. Ich nehme an, Sie litten allein, als Ihr Sohn Sie aufstöberte. Ich war geschieden. Dann gab es wenigstens keine Eheprobleme. Sie werden aufdringlich, Zenk. Apropos aufdringlich. Herbert Malthus ist vorhin auf mich losgegangen, nur weil er gesehen hatte, wie ich mit seiner Frau über sie sprach. Ach, was der, das ist doch ein Spinner. Aber wahrscheinlich nicht der einzige Ehemann oder Freund, der Ihnen am liebsten den Hals umdrehen möchte. Das müssten die erstmal schaffen. Außerdem, ich dränge mich nicht in Beziehungen, ja? Kurt Kuhnke hätte es fast geschafft. Das war eine andere Sache. Erstens habe ich nicht gewusst, dass Kurt derjenige war. Und zweitens, dass Kurt tot ist, habe ich erst durch Sie erfahren. Und Sie können mir ruhig abnehmen, dass ich darüber nicht froh bin, ja? Er ist mit dem Messer auf Sie losgegangen. Na und? Er war früher mein bester Freund, klar? Das ist ziemlich lange her, oder? Da sind also Sie und Kurt Kuhnke in der alten Fabrikhalle. Und wer war der dritte Mann? Das ist ja ein Ding. Wo war das genau? Bei der Fehlanzeige, Chef. Projektil sind keine uns bekannten Spuren. Augenblick, ich telefoniere. Wo genau? Ich hab's gerade nicht mitbekommen, weil... Aha. Ja, das könnte für uns interessant sein. Und wie viele waren daran beteiligt? Na gut. Jedenfalls danke, Conny, dass du mich gleich verständigt hast. Das ist ja wirklich ein Ding. Mann, ist hier was los. Was war daneben? Ja, die Waffe ist bei uns nicht registriert. Vergleiche negativ, aber... Später. Dafür ist jetzt keine Zeit. Es hat eine Schießerei gegeben in der Nähe des Kunsthandels. Es kann ein Zufall sein, aber... Kommen Sie. Ordnung. Hat Platzverletzte gegeben. Tote? Ja, das ist noch nicht klar, aber Kollegen verfolgen zurzeit einen Wagen, in dem möglicherweise die Typen sitzen, die die Ballerei veranstaltet haben. Es klingt nach einer Racheaktion. Ja, vielleicht erwischt man beide Seiten. So wie in der alten Fabrik, was? Ja, immerhin ja bloß. Sie wissen doch, Herr Zink, dass Heinz den Mann nicht ermordet hat, oder? Ja, natürlich. Aber da muss noch jemand gewesen sein. Jemand, der Ihrem Sohn geholfen hat. Der ist ja da wohl nicht zufällig rumgelaufen. Also irgendwie haben die Leute, die diesen edlen Ritter auf mich angesetzt haben, von dem Deal gewusst. Nein, sie wussten nichts davon. Sie... Zumindest habe ich nichts davon gewusst. Also du bist das gewesen. Du hast diesen Tienemanns auf mich angesetzt. Frau Günther, wer ist sie? Das kann doch alles nicht wahr sein. Wie kommst du dazu, mich beschatten zu lassen? Nicht beschatten, Heinz. Herr Tienemanns wurde zu deinem Schutz engagiert, zu deiner eigenen Sicherheit. Frau Günther, Sie sprachen eben von Sie. Mit Ihnen zusammen also wir. Das heißt, dass irgendjemand mit Ihnen zusammenarbeitet. Weißt du, diese dunkle Schattengestalt, die im Hintergrund die Fäden zieht? Und warum ist sie so auf den Schutz des Libero bedacht? Na los, komm schon, Mutter. Ich habe verdammt nochmal das Recht zu erfahren, wer sich ach so verantwortlich fühlt für mich und sich in mein Leben einmischt. Es ist dein Vater, Heinz. Sag das nochmal. Sein Vater? Warum haben Sie Ihrem Sohn nie davon erzählt? Weil ich es erst seit kurzem weiß. Dass ich einen Vater habe? Verdammt nochmal, Mutter! Hör mir bitte zu, Heinz. Lass mich erklären. Nein, Mutter, jetzt hörst du mir zu. Du hattest 30 Jahre Zeit, mir alles zu sagen, und jetzt krempelst du innerhalb von 30 Sekunden mein ganzes Leben um. Wo ist denn mein Vater die ganze Zeit gewesen, ha? Warum hat er sich mir niemals gezeigt? Bin ich Aussatz? Bin ich das Heimkind, dessen man sich schämen muss, oder was? Oder hat er nicht den Mut gehabt, mir gegenüber zu treten? Warum hast du mir nie etwas erzählt, Mutter? Ich kotz das alles hier an. Ich hab die Schnauze voll von diesem Schnauze. Bitte, Heinz, du verstehst die Zusammenhänge nicht. Du kannst sie auch nicht verstehen. Glauben Sie nicht, dass es an der Zeit wäre, die Zusammenhänge zu erklären? Ich habe ihn selbst lange Jahre nicht gesehen. Er ist im Ausland gewesen. Plötzlich tauchte er eines Tages wieder auf und behauptete schon lange nach mir gesucht zu haben. Warum ist er im Ausland gewesen? Musste er abtauchen oder was war der Grund? Er musste sich um internationale Geschäfte kümmern. Aber warum konnten oder durften Sie das Ihrem Sohn nicht erzählen? Und warum haben Sie Ihren Sohn die ganze Zeit verdeckt schützen lassen? Weil... Schlechtes Gewissen, richtig? Hat euch meine Heimkindheit schließlich doch eingeholt. So weit kann man doch gar nicht ins Ausland fahren, um das zu verdrängen, oder? Oder wollt ihr verhindern, dass ich komplett auf die schiefe Bahn gehe? Mit dem, was du tust, hilfst du dem organisierten Verbrechen. Hilfst du solchen Typen wie denen? Wie denen, die mich aus dem Heim geholt haben. Wer hat sie denn da rausgeholt? Ein Gönner? Hat er sie adoptiert? Nein. Er ist selbst ein Heimkind gewesen. Aber er sorgte dafür, dass ich zur Schule gehen konnte und ermöglichte mir danach ein Studium. Und das Gleiche tat er für meinen Freund Kurt. Und diesem Mann gegenüber fühlen Sie sich verpflichtet und führen deswegen ab und zu einen Auftrag für ihn aus. Richtig? Das geht Sie überhaupt nichts an, klar? Außerdem habe ich damit noch keinem anständigen Menschen geschadet. Im Gegenteil. Trotzdem solltest du langsam aufhören, den Libero zu spielen. Ich entscheide immer noch selbst, wenn ich was mache, klar? Das glaubst du, Heinz. Wenn du wüsstest, wie viele Entscheidungen dein Vater schon für dich getroffen hat. Was soll das heißen? Begreifst du es denn nicht? Es ist dein Vater gewesen, der dich und deinen Freund aus dem Heim geholt hat. Er ist es gewesen, der euch die Schule ermöglicht und danach ein Studium finanziert hat. Ein angeblicher Gönner ist nur ein Mittelsmann gewesen. Das kann nicht wahr sein. Doch, Heinz. Doch, genau so ist es. So und nicht anders. Die Sache wird immer interessanter. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Okay, das war's für heute. Mir reicht's, ja? Ich bin die ganze Zeit beschissen worden. Das darf nicht wahr bitte, sein. Bitte, Heinz. Versteh mich nicht falsch. Wir wollten doch nur, dass dir nichts passiert. Ich kann verdammt gut selbst auf mich aufpassen, klar? Dafür brauche ich meinen verlogenen Vater nicht und dich auch nicht. Schönen Tag noch. Tschüss. deutet einiges darauf hin, dass da jemand eine Verletzung behandelt hat. Ich habe noch nichts Interessantes gefunden. Aha. Und was ist jetzt das da? Hier am Schreibtisch. Das schaut aus wie ein Bildschirm. Da habe ich ihn jetzt angekriegt. Schaut sie mal. Nackte Maya. Kein Bildschirm. Ein bisschen kitschig für den Kunsthändler. Ah. Die ganze Knöpfe da drumherum. Ein Spielzeug vielleicht. Ja, unsere Technik-Freaks werden wir schon rauskriegen. Das würde mich ja doch schon interessieren, was das ist. Hallo! Schon alles geklärt? Nein, aber ich bin dabei. Wie kommst du denn hierher? Durch den Libero. Seine Lebensgeschichte. Und mein Autotelefon. Hier hat es eine Schießerei gegeben, oder? Du hast den Libero also gefunden? Ja, ein bisschen lädiert. Hat einen Messerstich abbekommen. Und wo hast du ihn gefunden? Bei seiner Mutter. Ach. Immer neue Neuigkeiten. Herr Chef, ja? Sehen Sie mal hier, Blut neben dem Bildschirm. Hm? Der Verletzte hat sich also womöglich mit der nackten Maya beschäftigt. Was war denn mit der Schießerei? Genauer, was wissen wir noch nicht. Vielleicht eine Racheaktion von Kunkes Leuten? Möglich. Der Vogel ist ausgeflogen. Heck. Nicht das erste Mal. Früher hat er sich auch schon mal aus dem Staub gemacht und eine Frau sitzen gelassen. Ist erst vor 2 Jahren wieder aufgetaucht. Aha. Und was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Ähnlich krumme Geschäfte wie hier, nehme ich an. Irgendwo im Ausland. Altertümer, Kunstwerke, vielleicht auch Drogen. Das ist hier nichts Interessantes. Die Fahndung läuft bereits und die Typen, die hier in der Gegend rumgeballert haben, die sind vielleicht schon geschnappt. Vielleicht ist es ja unwichtig, aber... Ja? Ihr habt da die Dame auf dem Bildschirm mal ein bisschen abgetastet und... Sie entwickeln sich zu einem Lüstling. Ja. Hier seht ihr, wenn ich die Brust berühre, ja, da leuchtet einer von denen Knöpfe da auf. Allerdings Wunderlampe. Und wenn Sie auf den Knopf da drücken? Ja, das haben die noch nicht probiert. Ah! Ich glaube, ich spinne. Ein geheimes Versteck. Ein Bilderdepot nehme ich an. Ah! Chef, helfen Sie mir! Allein ich schaue das nicht! Kommen Sie raus, was Sie da machen, ist zwecklos! Was wollen Sie hier? Sie. Der künstlerische Inhalt des Verstecks würde uns allerdings auch interessieren. Das geht Sie nichts an. Doch, doch. Wer sind Sie? Benrath, Kriminalpolizei. Sie sind verletzt. Warum hat man auf Sie geschossen? Ich verstehe nicht. Warum haben Sie Kuhnke erschossen? Wen bitte? Was soll ich getan haben? Hören Sie auf mit dem Theater. Warum haben Sie ihn ermordet? Das war kein Mord. Aha, wir kommen der Sache schon näher. Immerhin haben Sie bereits zugegeben, dass Sie auf Kuhnke geschossen haben. Gar nichts habe ich. Überhaupt nichts. Oder Sie erpressen wollen. So viel über Sie gewusst. Es war kein Mord. Dieser Mann war ein Verbrecher. Das überlassen Sie dem Gericht. Bis dahin wird wohl auch klar sein, woher die Kunstwerke und Antiquitäten stammen, mit denen Sie da handeln. Ich verbitte mir solche Unterstellungen. Und über Ihre Rolle im organisierten Verbrechen wird man dann auch mehr wissen. Was wollen Sie mir noch anhängen? Ja, vielleicht kann der Libero ja etwas zu Ihren Gunsten aussagen. Bitte wer? Oder finden Sie es nicht schön, wenn Ihr Sohn etwas für Sie tut? Was? Sein Sohn, mein Sohn? Ja. Ich hab's nur vermutet. Aber jetzt bin ich mir sicher. Stimmt doch, oder? Das ist eine lange Geschichte. Sie können sie uns ja erzählen. Kommen Sie. Was soll das heißen? Sie sind verhaftet. Nein, ganz sicher nicht. Lassen Sie das. Weg mit der Waffe. Machen Sie es doch nicht noch schlimmer. Sie werden sich jetzt ins Bilderdepot begeben. Ist das die Waffe, mit der Sie Kuhnke erschossen haben? Bleiben Sie stehen! Ein tolles Gerät. Zeigen Sie mal. Zurück! Lassen Sie mich noch mal... Lassen Sie mich los! Ich kann Ihnen alles erklären. Das sollen Sie auch. Die Handschellen ab. Ja, Chef. Bist du verletzt, Daniel? Nee. Aber der Parkettboden hat ein paar Löcher. Wann kann ich meinen Sohn sehen? Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.